Wilhelm II., 1859 bis 1941. Der 28. November 1918 im niederländischen Amerongen ist ein trüber Wintertag. Genauso trüb ist auch das Gemüt des deutschen Kaisers Wilhelm II. Schwer wiegt das Schriftstück, das er in seiner Hand hält. Fast so, als könne er die Bedeutung der Urkunde nicht fassen, liest er sich den Wortlaut noch einmal durch, obwohl er ihn schon fast auswendig kennt. Ich verzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preußens und die damit verbundenen Rechte an der deutschen Kaiserkrone. Zugleich entbinde ich alle Beamten des Deutschen Reiches und Preußens sowie alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Marine, des preußischen Heeres und der Truppen der Bundeskontingente des Treueeides, den sie mir als ihrem Kaiser, König und obersten Befehlshaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, dass sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reiches den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in Deutschland helfen, das deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen. Wilhelm II. Hält inne und seufzt. Er spürt die drängenden Blicke der Männer der Berliner Regierungsdelegation. Er hört ihr unterdrücktes Räuspern. Wilhelm weiß, dass es Zeit ist, sein früheres Leben als Monarch aufzugeben. Er atmet noch einmal tief durch, ergreift den Füllfederhalter und setzt mit schwungvoller Hand seine Unterschrift unter das Dokument. Jetzt ist es also offiziell. Deutschland ist keine Monarchie mehr. Doch wie kommt es so weit, dass Wilhelm II. Im Laufe seiner Amtszeit immer mehr an Einfluss verliert, bis er schließlich wie ein Klotz am Bein des Deutschen Reiches entfernt wird? Das Leben des späteren Kaisers Wilhelm II. Beginnt schwierig. Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen ist das erste Kind von Friedrich III. Und seiner Frau Viktoria. Bei der äußerst komplizierten Geburt am 27. Januar 1859 in Berlin bangen alle um das Leben des Kronprinzen. Denn der wird auf unsanfte Weise ins Leben geholt. Die Hebamme muss heftig am linken Arm des Säuglings ziehen, bevor sie ihn der Mutter in den Schoß legen kann. So groß das Glück über ihren Erstgeborenen auch ist, Viktoria verwindet nie, dass dieser einen Makel hat. Wilhelms linker Arm bleibt seit seines Lebens verkürzt und teilweise gelähmt. Die Kaiserin versucht alles, um diese Behinderung zu heilen. Wilhelm muss sich langwierigen und schmerzhaften Prozeduren unterziehen. Ein umgeschnalltes Metallgerüst soll beispielsweise seine Haltung verbessern und eine Streckmaschine die Länge seiner Arme angleichen. Zuletzt greift die verzweifelte Mutter sogar zu solch seltsamen Wundermitteln wie dem Einnähen des Arms in ein frisch geschlachtetes Kaninchen. Als Viktoria erkennt, dass ihre Bemühungen erfolglos bleiben, verwendet sie alle Energie darauf, Wilhelms Behinderung in der Öffentlichkeit zu kaschieren. Nichts soll das Bild des energischen, starken und gesunden Herrschers an der Spitze eines mächtigen Reiches trüben. Auf Fotografien versteckt Wilhelm seinen linken Arm deshalb entweder im Uniformärmel oder platziert ihn auf dem Säbelkorb. Wilhelms Ausbildung übernehmen traditionsgemäß nicht seine Eltern, sondern ein Erzieher, Dr. Georg Hinzpeter. Er begegnet dem Jungen mit unnachgiebiger Strenge und absolviert mit ihm das volle Ausbildungsprogramm für einen preußischen Kronprinzen. Dazu zählt auch das Reiten. Unter größten Anstrengungen mit vielen Stürzen und blauen Flecken lernt Wilhelm auf einem Pferd trotz seiner Beeinträchtigung das Gleichgewicht zu halten und bei Militärparaden das Reich würdevoll zu vertreten. Alles in allem ist es, mit Wilhelms eigenen Worten gesprochen, eine recht unglückliche Kindheit. Trotzdem nimmt der Prinz seine Pflichten als zukünftiger Herrscher sehr ernst. Bis 1879 absolviert er das Gymnasium in Kassel-Wilhelmshöhe. Anschließend studiert er 4 Semester Rechts- und Staatswissenschaften in Bonn. Zu dieser klassischen Bildung gesellt sich Wilhelms militärische Laufbahn. Bereits mit 10 Jahren tritt er als Leutnant der preußischen Armee bei. Aktiv am militärischen Leben nimmt Wilhelm erst mit 18 Jahren teil. Nach 3 Jahren ist er bereits Hauptmann. Was ihm jetzt noch fehlt, um das preußische Herrscherhaus standesgemäß zu repräsentieren, ist eine Frau an seiner Seite. Wilhelms Eltern beschließen deshalb, ihren Sohn früh zu verheiraten. Die Wahl fällt auf Prinzessin Auguste Victoria. Im Jahr 1881 führt Wilhelm sie vor den Traualtar. Obwohl beide noch sehr jung sind, Wilhelm ist gerade einmal 22 Jahre alt, und obwohl die Ehe aus dynastischen Überlegungen herausgeschlossen wurde, führt das Paar lebenslang eine glückliche Ehe, aus der 7 Kinder hervorgehen. Allen im Reich ist klar, dass Wilhelm wohl schon in jungen Jahren ihr neuer Herrscher werden wird. Sein Großvater Wilhelm I. hat bereits ein hohes Alter erreicht und sein Vater Friedrich III. Ist an Krebs erkrankt. Im Jahr 1888, dem sogenannten Dreikaiserjahr, ist es soweit. Erst stirbt im März Wilhelms Großvater und schon 99 Tage später folgt ihm auch sein Vater. Der offizielle Nachfolger auf dem Thron Preußens und des Deutschen Reiches ist damit Wilhelm II. Wie es für Kinder allgemein typisch ist, möchte auch er alles ganz anders machen als seine Eltern und Großeltern. Beide vorangegangenen Herrschergenerationen hatten bei politischen Angelegenheiten vollstes Vertrauen in Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck. Dieser konzentrierte die politische Macht in seinen Händen und zog im Hintergrund die Fäden. Nun hegt der Reichskanzler insgeheim den Wunsch, auch den neuen Kaiser zu lenken. Doch Wilhelms Eigensinn macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Der junge Herrscher hat einen Traum, er will Kaiser aller Deutschen sein. Ein Kaiser aller Schichten und Konfessionen, ob Arbeiter oder Industrielle, ob Protestanten oder Katholiken. Der politisch erfahrene und abgebrühte Bismarck schüttelt über dieses Ansinnen nur den Kopf. Er hält den jungen Monarchen für schwach und sentimental. Die Auseinandersetzungen mit Bismarck schaukeln sich immer weiter hoch, bis es Wilhelm II. Reicht. Am 18. März 1890 fordert er seinen Reichskanzler zum Rücktritt auf. Bismarck leistet dem Befehl seines Kaisers am nächsten Tag Folge. Doch Wilhelm II. Ist in politischen Angelegenheiten unerfahren. Ihm fehlen Feingefühl und diplomatisches Geschick, Defizite, die ihm im Laufe seines Lebens noch viele Schwierigkeiten bereiten werden. Ohne einen erfahrenen Reichskanzler an seiner Seite tut er sich schwer auf dem politischen Parkett. Seinen Untertanen gegenüber gibt sich Wilhelm zunächst sehr großzügig. Er strebt zahlreiche Reformen im sozialen Bereich an. Vor allem für die Arbeiterschicht verändert sich einiges zum Guten. Wilhelm verbietet beispielsweise die Sonntagsarbeit und die Nachtarbeit für Frauen und Kinder. Diese Maßnahmen ergreift er allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe. Sein Ziel ist es, der sozialdemokratischen Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Doch sein Plan geht nicht auf. Als die erhoffte Schwächung der Sozialdemokraten nicht eintritt, stellt Wilhelm relativ schnell seine sozialreformerischen Bemühungen wieder ein. In der Außenpolitik ist es Wilhelms Ziel, Deutschland einen Platz an der Sonne zu verschaffen. Dabei verlässt er sich ganz auf die Unterstützung durch Österreich-Ungarn und distanziert sich von Bismarcks Interesse an Russland als Bündnispartner. Sein neuer Reichskanzler, General Leo von Caprivi, geht konform mit dem Kaiser. Dieser weigert sich bewusst, den seit 1887 bestehenden Rückversicherungsvertrag mit Russland zu erneuern. Als Konsequenz nähern sich Russland und Frankreich politisch an. Wilhelm und sein Reichskanzler bemühen sich stattdessen um England. Da passiert Wilhelm ein folgenschwerer außenpolitischer Fehler. Als er erfährt, dass sich Paulus Krüger, der Präsident der Südafrikanischen Burenrepublik, erfolgreich gegen die Kolonisationsversuche der Engländer gewehrt hat, übersendet er diesem im Januar 1896 seine Glückwünsche per Telegramm. Wilhelm bezeichnet die Engländer als Friedensstörer, die in das Land eingebrochen seien. Der Inhalt der sogenannten Krüger-Depesche dringt schon bald an die Öffentlichkeit und die Welle der Empörung in der englischen Bevölkerung schlägt hoch. Der deutsche Kaiser hat sich in ihren Augen disqualifiziert. Relativ spät versucht Wilhelm, auf den bereits fahrenden Zug des Imperialismus aufzuspringen. Er möchte Deutschland zu Kolonien verhelfen, und das um jeden Preis. Das Problem dabei ist, dass der Kuchen fast gänzlich zwischen England, Frankreich, Russland, Japan und den USA aufgeteilt ist. Doch Wilhelm gibt nicht auf, sondern kämpft entschlossen um einen Anteil vom Rest. 1897 besetzt die deutsche Marine auf Befehl Wilhelms das Fort Tsingtau in China. Hier kommt der Kaiser Russland ins Gehege, das dieses Gebiet für sich beansprucht. Wilhelm ist so auf seine hochtrabenden Ziele fixiert, dass er nicht bemerkt, wie Deutschland sich immer mehr isoliert. 1898 stellt er das Verhältnis zu England erneut auf die Probe. Schon von klein auf ist Wilhelm II. Von Technik und Schiffen begeistert. Die Kolonie in China bietet dem Kaiser Gelegenheit, zusammen mit Admiral Tirpitz die kaiserliche Marine aufzurüsten. Schließlich muss sie und alle weiteren Kolonien, die noch folgen sollen, geschützt werden. Außerdem hat die Flotte die Aufgabe, England von einem Seekrieg mit Deutschland abzuhalten. In der Theorie klingt dieser Plan sinnvoll, aber Wilhelm hat nicht alle Konsequenzen bedacht. Normalerweise ist es den Engländern am liebsten, sich aus Bündnissen herauszuhalten, um nicht in Streitigkeiten zwischen anderen Ländern hineingezogen zu werden. Das gilt allerdings nur, solange das Gleichgewicht zwischen den Mächten gewahrt bleibt. Wilhelm hat dieses Gleichgewicht mit seiner Flottenpolitik empfindlich gestört. Die Folge ist eine Annäherung Englands an Russland und Frankreich, die ab 1907 in dem Militärbündnis Triple Entente endet. Auch im eigenen Land bereitet Wilhelms Flottenpolitik Probleme. Anfangs lässt sich die deutsche Bevölkerung von der Marinebegeisterung des Kaisers anstecken. Sie empfindet wie er Stolz über die Demonstration deutscher Macht. Doch Wilhelms Untertanen werden schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt. Das Bauvorhaben verschlingt Unsummen an Steuergeldern und reißt ein großes Loch in den Haushalt des Deutschen Reiches. Schon bald murren die Deutschen hinter vorgehaltener Hand und später auch lautstark über Wilhelms Maßlosigkeit und Verschwendungssucht. Doch Wilhelm strapaziert nicht nur die Geduld seiner eigenen Untertanen und fordert England heraus, auch gegen Frankreich richten sich seine politischen Aktionen. Wilhelm hat Schwierigkeiten, sein Reich durch Kolonien weiter zu vergrößern und so seinen Einfluss auszuweiten. Deshalb versucht er umgekehrt, einen Machtzuwachs auf französischer Seite zu verhindern. Kurzerhand protestiert er, als Frankreich beginnt, sich Marokko auf friedliche Art und Weise einzuverleiben. Der Kaiser besteht auf einer internationalen Versammlung, die über die Zukunft Marokkos abstimmen soll. Diese verfügt im April 1906 in der Algeciras-Akte, dass Marokko seine Handelsfreiheit behält, das Land jedoch durch internationale Institutionen kontrolliert wird. Die Hauptsache für Wilhelm ist, dass Frankreich nicht noch mächtiger wird. Die sogenannte erste Marokko-Krise hat Wilhelms Beliebtheit bei den umliegenden Großmächten nicht gerade gesteigert. Doch es kommt noch schlimmer. Am 28. Oktober 1908 veröffentlicht die Zeitung The Daily Telegraph ein Interview mit Kaiser Wilhelm II. Darin betont er seinen Wunsch nach einem guten deutsch-englischen Verhältnis und beschwert sich über den mangelnden Rückhalt in der deutschen Bevölkerung. Ich wiederhole, dass ich ein Freund Englands bin, aber ihr erschwert mir die Dinge. Meine Aufgabe ist keine von den leichtesten. Das überwiegende Gefühl in großen Teilen der mittleren und unteren Klassen meines eigenen Volkes ist England nicht freundlich. Ich befinde mich sozusagen in einer Minderheit in meinem eigenen Land. Außerdem lässt sich Wilhelm lang und breit über die außenpolitischen Ziele Deutschlands aus. Diesmal sind nicht nur die Engländer verärgert, sondern auch seine Landsleute. Indiskretion wirft man ihm vor. Er sei der Reichspolitik in den Rücken gefallen. Unter dem massiven Ansturm deutscher Journalisten gibt der Kaiser schließlich klein bei. Er verspricht, sich künftig bei politischen Fragen in der Öffentlichkeit zurückzuhalten. Dieses Versprechen wird 3 Jahre später auf die Probe gestellt, als es in Marokko zum zweiten Mal zu einer Krise kommt. Französische Truppen besetzen die Städte Rabat und Fes. Dies geschieht keineswegs zum Zweck der Eroberung. Der dort ansässige Sultan erbittet ihre Hilfe gegen aufständische Berberstämme. Wilhelm empfindet das Eingreifen Frankreichs jedoch als persönliche Herausforderung und sieht darin einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Algeciras-Akte. Doch anstatt sich mit den anderen Großmächten abzusprechen, handelt der Kaiser impulsiv, wie schon viele Male zuvor, und übt Selbstjustiz. Wenn Frankreich sich schon in Marokko breit macht, soll es wenigstens zum Ausgleich eine Kolonie in Afrika an Deutschland abtreten, denkt er sich. Als sich die Franzosen weigern, das Kongo-Gebiet freiwillig aufzugeben, will Wilhelm seiner Forderung Nachdruck verleihen. Am 1. Juli 1911 schickt er das deutsche Kanonenboot Panther in die marokkanische Hafenstadt Agadir. Wilhelms Plan ist es, Frankreich mit dieser Drohgebärde an den Verhandlungstisch zu zwingen. Doch die Strategie geht nicht auf. Am 4. November muss Wilhelm in Berlin auf Druck der anderen europäischen Großmächte ein Abkommen unterzeichnen, indem er erklärt, dass er auf jeglichen politischen Einfluss in Marokko verzichtet. Die Einigkeit, mit der die Großmächte Deutschland entgegentreten, bleibt der deutschen Bevölkerung verborgen. Das Militärbündnis Triple Entente umgibt das Kaiserreich fast vollständig. Russland im Osten, Frankreich im Westen und England im Norden. Deutschland ist beinahe isoliert. Ihm bleibt nur noch ein Bündnispartner im Süden, Österreich. Die deutsch-österreichische Allianz ist verhängnisvoll. Als am 28. Juni 1914 in Sarajevo der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Ehefrau bei einem Attentat durch serbische Nationalisten ums Leben kommen, sichert Wilhelm II. Seinem Bündnispartner im Falle eines Krieges uneingeschränkte Unterstützung zu. Österreich stellt Serbien ein Ultimatum bis zum 25. Juli. Innerhalb von 3 Wochen müssen die Schuldigen ausgeliefert werden, andernfalls gibt es Krieg. Und genau dieser Fall tritt ein. Beide Länder machen ihr Militär mobil und fordern ihre Verbündeten auf, ihnen beizustehen. Serbien appelliert an Russland und die Entente, Österreich an Deutschland. Jetzt wird Wilhelm aktiv und steht zu seinem Wort. Am 31. Juli tritt der Kaiser auf den Balkon des Berliner Stadtschlosses und wendet sich an seine Untertanen, die sich auf dem Schlossplatz versammelt haben. Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Der Kaiser macht eine gemessene Pause, bevor er weiterspricht. Neider zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Wilhelm betont, dass der Krieg von deutscher Seite nicht aus Eroberungslust geführt wird, sondern mit der Absicht, Deutschland zu verteidigen und zu schützen. Außerdem ist es ihm ein Anliegen, dass die deutsche Bevölkerung fest zusammenhält. Das erklärt er auch am 4. August vor dem Reichstag. Uns treibt nicht die Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den uns Gott gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche. Die Berufung Paul von Hindenburgs und Erich Ludendorffs in die oberste Heeresleitung ist eine der letzten politischen Amtshandlungen Wilhelms. Beide verdrängen den Kaiser immer mehr von seinem Platz an der Spitze des Militärs. Wilhelm verliert während des Ersten Weltkriegs zunehmend an politischer Bedeutung und hat kaum mehr Einfluss auf strategische Entscheidungen. Die Jahre des Krieges zehren an der deutschen Bevölkerung. Die Versorgung mit Lebensmitteln wird immer schlechter. Die Deutschen sind kriegsmüde und machen den Kaiser für ihre Misere verantwortlich. Spätestens als die USA in den Krieg eingreifen, ist klar, dass Deutschland auf der Verliererseite steht. Als letzter Ausweg bleiben nur noch Friedensverhandlungen. Doch diesen steht Kaiser Wilhelm im Weg. Denn US-Präsident Wilson ist erst bereit, den Krieg zu beenden, wenn die Monarchie in Deutschland abgeschafft ist. So verkündet der Reichskanzler Prinz Max von Baden am 9. November 1918 eigenmächtig die Abdankung des Kaisers. Wilhelm erfährt davon erst über Umwege, denn er weilt gerade im deutschen Hauptquartier im niederländischen Spa. Aus Angst vor dem Zorn seiner Untertanen beschließt er, nicht in sein Reich zurückzukehren. Sein Asyl in den Niederlanden ist jedoch an die Auflage geknüpft, sich von der Politik ein für allemal zurückzuziehen. Am 28. November dankt Wilhelm schließlich offiziell als König von Preußen und Kaiser des Deutschen Reiches ab. Wilhelm hält sich an sein Versprechen. Er kauft sich 1919 das Haus Dom in Utrecht und führt ein beschauliches Leben. Er kümmert sich hingebungsvoll um sein Anwesen. Besonders gerne verbringt Wilhelm seine Zeit im Wald beim Bäumefällen. Außerdem nutzt er die Zeit dazu, Rückschau zu halten und seine Memoiren zu verfassen. Trotzdem hält sich Wilhelm über die Ereignisse in Deutschland auf dem Laufenden. Insgeheim hegt er den Traum, dass dort die Monarchie irgendwann wieder Einzug halten und man ihn auf den Thron zurückrufen wird. Als das politische Chaos in der Zeit vor Hitlers Machtergreifung immer größer wird, sieht er seine Ansicht, dass nur ein Monarch für Ruhe und Ordnung garantieren könne, bestätigt. Als in den 30er Jahren die Nationalsozialisten immer mehr an Macht gewinnen, möchte er sich mit ihnen gutstellen. Er hofft, dass Hitler das Kaiserreich und die alte Ordnung wieder einführen wird. Aus diesem Grund empfängt Wilhelm mehrmals Hermann Göring in seinem Haus. 1940 geht er sogar so weit, Adolf Hitler per Telegramm zur Einnahme von Paris zu gratulieren. Trotz allen Hoffens erfüllt sich Wilhelms Traum von einem neuen deutschen Kaiserreich nie. Die Tage der Monarchie in Deutschland sind endgültig vorbei. Als Wilhelm II. Am 4. Juni 1941 im Alter von 82 Jahren in seinem Schlafzimmer in Dom stirbt, sind seine letzten Worte: Ich versinke, ich versinke. Doch der letzte deutsche Kaiser, egal welche Schwächen und Fehler er im Leben auch hatte, wird nie im Dunkel der Geschichte versinken.